Also was ihr jetzt auf diesem Überblickszettel seht, das sind so die Gedanken, die ich mir immer gemacht habe, was man zu diesem Thema alles erzählen könnte. Und, was davon und in welchem Ausmaß tatsächlich realisiert wird, das hängt natürlich erstens von euren Interessen ab, zweitens davon ab, wie lange es ertragt, dass ich euch zulabe, und drittens von meiner Kondition, zu der ich allerdings gleich sagen muss, die ist nicht besonders gut, weil ich habe nicht eine Stunde geschlafen, also ich konnte nicht einschlafen. Insofern wird es wahrscheinlich kein 90-Minuten-Vortrag, sondern eher ein 60-Minuten-Vortrag, und ich werde halt dann entsprechend Sachen kürzen oder weglassen. Ja. Ich fange einfach mal an und dann schauen wir, wie weit wir kommen. Also wenn ihr die Ankündigungstexte gelesen habt, könnte die Befürchtung aufgetaucht sein, dass sich vielleicht der Vortrag heute Morgen und der Vortrag heute Mittag total überlappen werden. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist, weil mein Anliegen ist, sozusagen den theoretischen Hintergrund zu durchleuchten, vor denen das Wertabspaltungstheorem formuliert werden konnte, also 1992 zum ersten Mal formuliert werden konnte, in einer eben doppelten Abgrenzung, einerseits zur klassischen Wertkritik, andererseits aber eben auch zur feministischen Theorie, wobei die Abgrenzung nicht so total war, weil diese Umarbeitung der klassischen Wertkritik hat es dann wieder ermöglicht, feministische Theorie zu integrieren. Aus dieser Vorgehensweise ergibt sich, dass sich die feministische Literatur, die ich jetzt aufarbeite, vorwiegend innerhalb der 70er und 80er Jahre angesiedelt ist. Also insofern dürfte diese Überschneidung geringer sein. Dass ich das mache, hat allerdings nicht nur Gründe, dass es nicht überschneidet, sondern es hat erstens liegt es natürlich in der Natur der Sache, wenn ich den theoretischen Hintergrund, vor dem das Wertabspaltungstheorem formuliert wurde, herausarbeiten will, muss es natürlich auch irgendwie Literatur sein, die es zu dieser Zeit gab. Aber zweitens hat es natürlich auch durchaus inhaltliche Gründe, weil nämlich ein Großteil dessen, was dann später 2000 noch weiter ausgearbeitet wurde, im Prinzip in dieser Literatur der 70er und 80er Jahre durchaus schon vorhanden ist. Also wenn man zentral zum Beispiel diese Kategorie der symbolischen Ordnung oder so, da kann man sich ganz stark natürlich auf vernunftkritische Geschichten, die gerade in den 80er Jahren entstanden sind, beziehen. Diese Hausarbeitsdebatte, die ich auftauchte, taucht auch schon in rudimentärer Form der Gedanke auf, in diesen Zwei-Zeit-Logiken, den dann die Frigga Haug später formuliert, also den Cornelia Hauser und Frigga Haug dann später formuliert und den dann auch Roswitha im Geschlecht des Kapitalismus verarbeitet hat. Deshalb ist es wahrscheinlich auch der Part, der im Vortrag am ehesten rausfällt, weil das kann man dann wunderbar nachlesen. Es taucht auch schon auf. Also was dann bei mir im Vortrag nicht auftauchen wird, ist diese Kritik an doppelter Vergesellschaft von Becker-Schmidt und alles, was natürlich dann, was man so als Verwilderung des Patriarchats in der Postmoderne nennt, das macht ja Roswitha heute Mittag alles. Aber was mir jetzt halt auftaucht, ist halt so diese Hinführung zur Wertabspaltungskritik als Problemlösung auf Probleme, die sowohl in der klassischen Wertkritik wie auch innerhalb der feministischen Theorie vorhanden sind und teilweise auch als Import von Lösungen, die in dieser feministischen Theorie zumindest schon angedacht waren. Also das ist so das Programm. Und wenn ihr jetzt auf den Zettel schaut, dann ist der erste Punkt, Ausgangspunkt, irgendwie die Schwächen der klassischen Wertkritik. Und da fängt jetzt der eigentliche Vortrag an, den wollte ich mit einem Zitat anfangen. Ihr dürft dann auch gleich mal raten, von wem das ist. Der Terminus Patriarchat steht als Platzhalter für die Willkürherrschaft der Männer über die Frauen. Diese Vorstellung mag einen gewissen propagandistischen Wert haben. Wo sie aber gesellschaftstheoretisch werden will, blamiert sie sich an der Realität der Fetischgestalten. Alle Fetischverhältnisse stellen Mann und Frau einander gegenüber. Sie umgreifen dabei aber beide Seiten gleichermaßen. Die Männer führen kein patriarchales Willkürregime. Sie exekutieren an den Frauen nur das in ihnen selbst vorausgesetzte fetischistische Geschlechterverhältnis. Der Zwang, den sie an den Frauen ausüben, hat seinen Urgrund nicht im männlichen Willen, sondern in diesem herrschenden, immer schon vorausgesetzten gesellschaftlichen Syntheseprinzip. Naja gut, also lassen wir es mir raten. Also es könnte ja sein, dass es findet jemand gut und dann wird mit mir mein ganzes Vortragskonzept auseinanderkommen. Also Das Zitat war von Ernst Lohruf. Und das ist sozusagen einer der mit diesem Punkt, sind im Prinzip schon einige Punkte genannt, wieso das Wertabspaltungstheorem formuliert werden muss, in Abgrenzung zur klassischen Wertekritik, weil dieser weil natürlich erstens stellt man fest, dass hier mit einem Patriarchatsbegriff operiert wird, über den die feministische Theorie schon längst hinweg ist. Also es zeigt offensichtlich eine Blindheit gegenüber einer ganzen Diskussionslinie, weil die feministische Diskussion eben nicht mehr mit diesem unmittelbar Zwangverhältnis ausgeht, sondern eben das Patriarchale eher an Normen festmacht, die internalisiert werden, über eine symbolische Ordnung vermittelt werden, die aber auch nicht total determinierend werden, sondern innerhalb dieser Normen kann man sich bewegen sich die Leute, deuten sie teilweise um, und dass diese Normen natürlich durchaus unterschiedliche sind für Männer und Frauen, also so ein Geschlechterverhältnis erst mitherstellen, und dieses Symbolische reflektiert eben unterschiedliche Geschlechter, weil es eben auch ein gesellschaftliches Basisverhältnis reflektiert, das nicht so total sein kann, das sich eben nicht nur durch einen Wert synthetisieren kann, sondern das andere braucht. Also deswegen gibt es dieses symbolische Verhältnis überhaupt, und es hat sozusagen das als Grundlage, und das wird halt in dieser klassischen Wertkritik ausgeblendet und mit einem Fetischbegriff operiert, der eben auch völlig unzureichend ist, weil aus dem Fetischverhältnis kannst du nicht sämtliche Handlungen ableiten, weil natürlich das Fetischverhältnis selber wieder vor bestimmten Voraussetzungen artikuliert wird, und Roswitha hat es dann halt auch so formuliert, er zieht sich damit natürlich auch wunderbar aus der Affäre persönlich als Mann Verantwortung zu übernehmen, insbesondere wenn es darum geht, den Geschlechtergegensatz zu thematisieren, weil er ist ja sozusagen nur die Marionette des Fetischverhältnisses. Damit sind also sozusagen die Punkte benannt, auf die sozusagen die Wertabspaltungskritik reagieren musste, und ich will da jetzt also gar nicht näher eingehen, weil so interessant ist es nicht, auf einen uralten Text von Ernst Lohruf einzugehen. Also wenn, müssen wir das vielleicht, weiß nicht, ob du es heute Mittag machst, eine neue Marx-Lektüre machen. Mir ging es nur darum, irgendwie festzustellen, ja, es gibt offensichtlich eine riesige Lücke, die liegt unter anderem darin, dass man überhaupt nichts weiß, über nichts rezipiert hat zu irgendwie der gespaltenen Vernunft in der bürgerlichen Gesellschaft, die eben für diese symbolische Ordnung des Geschlechts deutlich ist, und dass man die irgendwie mit integrieren müsste, um zu einer zureichenden Bestimmung zu kommen. Und dass aber diese Mitintegration natürlich auch eine Umarbeitung der klassischen Wertkritik selber braucht. So, diese Umarbeitung der klassischen Wertkritik selber braucht es aber nicht nur, weil die klassische Wertkritik sonst feministische Theorien nicht integrieren kann, sie braucht es aber auch, und damit komme ich jetzt zum zweiten Punkt in dem Überblicksartikel, sie braucht es aber auch, weil natürlich die klassische feministische Theorie, wo sie sich mit dem Wert beschäftigt, völlige Defizite hat und eben auch unheimlich viele Probleme aufweist. Und das will ich an der sogenannten Hausarbeitsdebatte jetzt mal nachzeichnen, um dann eben zu zeigen, wieso es dringend nötig war, dass sozusagen eine überarbeitete Wertkritik formuliert werden musste, um diese Defizite dieser Hausarbeitsdebatte überwinden zu können. So, sind wir also bei Punkt 2 im Skript. Wenn man sich diese sogenannte Hausarbeitsdebatte, also die fängt so Anfang der 70er Jahre vor allem an, und es kommt halt dadurch, ist halt dadurch, dass irgendwie, weil man die Tatsache skandalisiert wurde, dass Hausarbeit vorwiegend von Frauen geleistet wird und dass es in der Theorien keinen Eingang findet, und dann geht's eben darum, wie kann man das denn theoretisch fassen? Wobei man sagen muss, bei allen, die das versuchen, theoretisch zu fassen, die sind natürlich also schon in den klassischen Marxismus insofern befangen, dass es darum geht, irgendwie erstens die Ausbeutung zu fassen und daraus irgendwie eine Klassentheorie zu entwickeln. Also die Frage ist, besteht die Ausbeutung irgendwie vom Ehemann der Ehefrau oder vom Kapital der Ehefrau oder von beiden? Also es geht darum, irgendwie eine Ausbeutungstheorie zu entwickeln. Das ist von vornherein natürlich schon in dieser Hinsicht, wird dann von vornherein auch schon die ganze Wertgeschichte thematisiert. Ja, es gibt dann in dieser Hausarbeitsdebatte zwei Stränge. Der erste Strang lässt sich ungefähr so skizzieren. Ja, Hausarbeit ist irgendwie ein vorkapitalistisches Relikt. Der Kapitalismus braucht sie eigentlich nicht, aber weil sie irgendwie funktional ist, wird sie doch beibehalten. Insgesamt erweist sie sich aber als Modernisierungshemmnis. Das ist so der erste Strang der Debatte, der natürlich sich in viele andere, in viele Stränge ausdifferenziert, die mehr oder weniger intelligent sind. Also das Dümmste ist dann sozusagen diese zwei Produktionsweisen-Theorie. Also dafür stehen Christine Delphi und Heidi Hartmann, die waren relativ zentral. Da gibt es eben zwei Produktionsweisen. Das eine ist der Kapitalismus, der beutet die Männer aus, und das andere ist die Hausarbeit, da beuten die Männer die Frauen aus. Die stehen völlig unverbunden nebeneinander, und so die Männer sollen halt ihren Klassenkampf führen, der ist nötig, und die Frauen sollen ihren Geschlechterkampf führen oder so. Das ist also so die platteste Variante dieser Geschichte. Zwei Sachen, die irgendwie völlig unverbunden, zwei Ausbeutungsverhältnisse, die nichts miteinander zu tun haben, die völlig unverbunden nebeneinander stehen. Intelligentere Varianten, das sind dann aber dann tatsächlich so marxismus-feministische Varianten, gehen zwar auch davon aus, dass die Hausarbeit was Vorbürgerliches ist, dass sozusagen vorbürgerliche patriarchale Verhältnisse nachwirken, aber dass man die natürlich schon in Bezugnahme zum Kapitalismus analysieren muss, also dass es da schon Verbindungslinien geben muss. Also das ist die Grundthese ist die, dass sozusagen das Patriarchat eigentlich nichts mit dem Kapitalismus zu tun hat, aber weil es patriarchale Verhältnisse nach wie vor gibt, werden die in Kapitalismus integriert, und man muss gucken, wie die in Kapitalismus integriert werden. Also so ja, da gibt's auch wieder, also eine Theoretikerin, die man diesem Strang ganz stark zuordnen könnte, ist zum Beispiel Ursula Bär. Die hat die These vom doppelten Sekundärpatriarchalismus. Die formuliert sie zwar erst in den 90er Jahren, aber das ist im Prinzip auch in ihren Schriften Anfang der 80er Jahre schon längst im Prinzip dieses Theorem gegessen. Also das Theorem besagt im Prinzip, es gab früher das klassische Patriarchat mit Haushaltsvorstand oder so, der über die Arbeitskraft der Haushaltsmitglieder verfügte. Grundlage dieses Patriarchats war der Besitz von Boden. Und dieses Patriarchat wird sozusagen mit dem Kapitalismus demokratisiert, allerdings nur für die Männer, weil das die neue Grundlage ist noch nicht mehr Besitz am Boden, sondern Zugang zur Arbeitskraft. Und da kommt jetzt der doppelte Sekundärpatriarchalismus ins Spiel, also nämlich, dass die Hausfrau in zweierlei Hinsicht benachteiligt ist. Erstens, weil sie im Lohnarbeitsverhältnis benachteiligt ist, und zweitens, weil sie unentgeltliche Arbeit für einen Ehemann leisten muss. Also das ist der doppelte Sekundärpatriarchalismus, wo dann aber schon irgendwie klar ist, das hat irgendwie nichts was mit neuen kapitalistischen Verhältnissen zu tun, sondern das ist irgendwie was Vorgängiges, das halt übernommen wird und dann eingearbeitet wird. Und ihr Ziel ist eben herauszuarbeiten, wie das eingearbeitet wird. Und da gibt es dann nachher eine Debatte mit Claudia von Werlhoff drüber, auf die wir nur eingehen könnten. Es gibt nur einen dritten Strang innerhalb dieses Dings, der eigentlich so ein Zwischending ist. Also das, wovon er sich von anderen unterscheidet, ist, dass er erstens sagt, Hausarbeit ist nichts Vorbürgerliches, sondern Hausarbeit entsteht erst im Kapitalismus. Das halten wir ganz klar fest. Also das ist die Position von Gisela Bock und Barbara Duden, entsteht erst im Kapitalismus. Aber was sie auch mit drin haben, sie bringen dann sowas, was man kulturell symbolische Ebene nennen könnte, mit rein. Also im Gegensatz zu der Bär, die das völlig rauslässt. Und Sie sagen dann halt, es gibt drei Kennzeichen von Hausarbeit. Erstens, dass sie nicht bezahlt wird. Zweitens, dass sie nicht Arbeit als Arbeit erscheinen darf, sondern als Liebe. Und drittens, weil sie um eine sexuelle Konstruktion rankt und das sozusagen der unmittelbare Ausdruck irgendwie der Sexualität der Frau ist. Insgesamt gehen sie davon aus, dass diese kulturelle Dimension gesprengt werden muss über die Forderung Lohn für Hausarbeit, und das hätte dann zur Folge, dass das Kapital eben, dass bestimmte Sachen, die bisher im Haushalt gebracht werden, dann halt später auf dem Markt gekauft werden können, dass das Kapital dann auch gezwungen ist, die produktiver zu machen, dass dann sozusagen für ehemalige Hausfrauen Arbeitsplätze entstehen und dass dann so diese ganze Ideologie, die sich um Liebe und Hausarbeit rankt, sozusagen aufgelöst wird und dann sozusagen die Frauen in einer Situation sind, wo man dann tatsächlich wieder vom Klassenkampf reden kann. Aber vorher muss man halt diesen Geschlechterkampf um diese Abschaffung der Hausarbeit als Liebe führen. Da gab es auch Einwände gegen in einer Debatte. auf die ich gleich noch nachher eingehen werde, weil da gab es Einwände von Karin Walzer und Silvia Kontos, die ganz interessant sind, weil auf Grundlage dieser, weil die schon rudimentär so Spitzen enthalten, die dann vielleicht so in Richtung Wertabspaltungskritik gehen könnten. Also auf diese Debatte, wenn ich sie denn mache, also könnten wir auch gleich noch eingehen. Ihr müsst natürlich sagen, ich frage mal immer wieder nach. Also wie gesagt, ich werde jetzt den zweiten Strang dieser Debatte nochmal skizzieren und diese anderen Dinger, die da draufstehen, also der Streit zwischen von Wellhoff und Bär und dieser Streit von Walzer-Kontos werde ich auf jeden Fall machen, aber Bär von Wellhoff kann man eventuell rauslassen, weil das dann im Prinzip nur eine Detailvertiefung ist, was in dieser Debatte schon drin war. Und ich meine, man kann das ja auch alles nachlesen. Ich habe eine Literaturliste gemacht. Also ich werde jetzt also zunächst mal den zweiten Strang nur voll referieren und dann auf diese Kontos-Walzer-Debatte eingehen und dann diesen Teil über Hausarbeit wohl doch beenden, damit wir dann nur zu anderen Punkten kommen. Also diese, wie gesagt, diese von Wellhoff-Bär-Kontroverse könnt ihr selber nachlesen. Die ist auch allgemein zugänglich, zumindest wer eine Uni-Bibliothek hat, in der es die Prokla gibt, erschienen in der Prokla 50 von 1983. Gut, also es gibt dann, wie gesagt, diesen zweiten Strang der Debatte. Also wir hatten jetzt bisher diesen einen Strang der Debatte irgendwie, Hausarbeit hat eigentlich mit dem Kapitalismus nichts zu tun oder existiert als vorbürgerliches Relikt, wird aber in Kapitalismus irgendwie eingearbeitet. Also so die intelligentere Weise nach dieser Zwei-Produktion-Theorie Bär oder Hausarbeit ist so ein neues kulturelles Verhältnis oder so, dass als Arbeit, als Liebe formiert wird und eben aber dafür sorgt, dass das Kapital sozusagen aber bleibt eben auch Modernisierungshemmnisse, weil wenn man diese Ideologie durchbricht, ist der Kapitalismus gezwungen, bestimmte Sachen, die bisher unproduktiv über Hausarbeit verrichtet werden, sind produktiver, in Form produktiver Lohnarbeit zu machen, was dann auch Lohnarbeitsplätze für Frauen bedeuten würde. Wie gesagt, waren diese zwei Punkte. Dann gibt es aber diesen zweiten Strang der Hausarbeitsdebatte, der ganz zentral eben darauf erpicht ist, festzumachen, wie wichtig die Hausarbeit für den Kapitalismus ist. Da gibt es wiederum zwei Diskussionsstränge. Der eine stammt von einer Frau, die inzwischen wieder awoke ist im postoperistischen Umfeld, was ich eigentlich gar nicht begreifen kann, Maria della Costa, ja, die sagt halt einfach, ja, im Prinzip ist diese Hausarbeit unbezahlte Arbeit und die erlaubt es, die Reproduktion der Arbeitskraft zu senken und erst dadurch kommt ein richtiger Mehrwert zustande über diese unbezahlte Arbeit. Das ist so der eine Strang. Also es war so die Eröffnung der Debatte, die sich dann aufgefächert hat, über Einwände und dann im Prinzip zum zweiten Strang der Debatte geführt hat, der dieses erste Moment nicht völlig aufgehoben hat, aber einen zweiten Gesichtspunkt wegmacht, hingebracht hat, nämlich die Position, Hausarbeit produziert die wahre Arbeitskraft und ist, wie das zu fassen ist, also mit diesen wertökonomischen Kategorien. Und da haben sich dann auch Männer an dieser Debatte beteiligt und da gab es eine relativ zentral einflussvolle Position von einem Wally Seacomb, der hat eben genau das gesagt, dessen These war, Hausarbeit ist so eine Form von einfacher Warenproduktion, die produziert eine Ware, die Arbeitskraft, und die wird dann eben verkauft, ne, an Kapitalisten, und der Kapitalist beutet sie dann aus und schafft damit Mehrwert. Und über diese These wurde dann heiß gestritten und es gab einige Einwände. Also ein Einwand kam von einem Theoretiker namens Smith, nicht Adam Smith, ich weiß nicht, wie der mit Vornamen heißt. Der spaltet es auf und sagt, einerseits produziert die Hausarbeit Gebrauchswerte, und Gebrauchswerte sind was anderes als Wert. Also Wert bilden oder Mehrwert bilden kann sie nur sein, wenn sie im Warenkreislauf selber drin ist. Also Gebrauchswert produzierende Arbeit, wie er gesagt hat, hat nichts mit Mehrwertbildung zu tun. Das war so der erste Einwand. Und der zweite Einwand war, ja, das könnte zwar sein, also mit dem, dass es einfache Warenproduktions Argument könnte sein, aber es gibt bestimmte Einwände, weil der Vergleich mit einem einfachen Warenproduzenten doch nicht so richtig stimmt, weil es nämlich zwei Einwände gibt. Bei einem einfachen Warenproduzenten, der arbeitet weniger, wenn er seine Waren nicht absetzen kann. Das ist aber bei Hausarbeit nicht der Fall. Egal, ob diese Arbeitskraft jetzt verkauft wird oder nicht, die Hausarbeit bleibt immer gleich. Deswegen sei die Hausarbeit nicht vergleichbar. Das war so das erste Argument. Und das zweite Argument war, dass er gesagt hat, die einfachen Warenproduzenten, die stehen in Konkurrenz zueinander, die verschiedenen Haushalte aber nicht. Und deshalb könnte man das so nicht fassen. Also ich referiere das deswegen so ausführlich, um klarzumachen, welche Absurditäten es da teilweise gab und wie dringend es nach dem Wertabspaltungstheorem schrie. Ne? Diese Einwände, die ich gerade skizziert habe von Herrn Smith, wurden dann wieder aufgegriffen und versucht zu verlegen von Gabriele Dietrich. Und dann wird das Ganze jetzt noch skurriler. Aber das sollten wir uns nicht entgehen lassen. Und also es geht darum, dieses Argument zurückzuweisen, dass diese Haushalte nicht in Konkurrenz zueinander stehen. Und da heißt es dann, eines der wichtigsten Heiratsgründe für Männer ist die Aussicht, hausgemachtes Essen zu bekommen. Die Attraktion des Selbstgekochten liegt in der besseren Qualität, dem besseren Geschmack und der besseren Ernährungsweise und im verglichen kommerziell produzierten billigeren Preis, sei es im Vergleich zu Kantinen, Gaststätten oder Hotels. Natürlich hört ein ineffektiver Haushalt nicht auf zu funktionieren, aber eine ineffiziente Hausfrau wird schnell durch außerökonomische Mittel gezwungen, bestimmte Standards einzuhalten. Zum Beispiel wird sie geschlagen, wenn sie nichts leistet. Wir würden von daher aufrechterhalten, dass Hausarbeit in der Tat die wahre Arbeitskraft produziert und dies durch private und konkrete Arbeit, deren Bedingungen jedoch bis zu einem gewissen Punkt durch den Preis der Arbeit und die Marktökonomie beeinflusst werden. Es gab dann wieder einen Einwand gegen diese These, die von einer Usha Menon stammte, und die hat halt einfach gemeint, ja, das Ganze stimmt einfach nicht, dass Arbeitskraft eine Ware sei, die dann sozusagen per List verkauft wird, weil die Zeitspanne, in der sie produziert wird und in der sie verkauft wird, viel zu groß ist. Also es ist so, und daraufhin hat sich dann eine Debatte entzündet, inwiefern Hausarbeit irgendwie nur Konsum ist und keine Relevanz fürs Kapital hat, oder ob es Konsum ist, der doch Relevanz fürs Kapital hat. Also jetzt kommen wir schon langsam in eine Linie, wo sich das Wertabspaltungstheorien immer weiter aufdrängt, weil völlig unkritisch formulierte diese Usha Menon dann einen Gedanke, den man dann kritisch wendet, dann sozusagen eine wertabspaltungstheoretische Umformulierung des Konsumgedankens ist. Die Usha Menon formulierte nämlich, Zitat, so sind all diese Tätigkeiten also Tätigkeiten, die mit dem Konsum zu tun haben, sind all diese Tätigkeiten in der kapitalistischen Gesellschaftsform nur Aspekte individueller, nicht produktiver Konsumtion, weil die Tätigkeit im Haushalt nicht die Produktion von Mehrwert anzielt, sondern die Produktion von Arbeitskraft. Vom Standpunkt der kapitalistischen Gesellschaft bringt die Tätigkeit im Haushalt nichts als den menschlichen Faktor im Produktionsprozess oder ist nichts anderes als der Konsumptionsprozess, in dem das menschliche Wesen reproduziert wird. Insofern könnte man mal erstens feststellen, dass, also wenn man das kritisch wenden würde, dass Konsumtion irgendwie was qualitativ anderes ist als die Konsumtion zur individuellen Reproduktion, was qualitativ anders ist als das, was man als kapitalistische Konsumtion bezeichnet, und dass man das vielleicht theoretisch analytisch fassen müsste, aber nicht im unkritischen Sinne, dass es dann kein Problem mehr ist, sondern eben in dem Sinne, dass eine spezifische Art und Weise zeigt, wie man das Geschlechterverhältnis fassen könnte. Das ist dann das, was der Gedanke, den die Wertabspaltung draus gemacht hat. Also bei Usha Menon ist dieser kritische Gedanke überhaupt nicht vorhanden. Im Gegenteil, sie sagt dann eben zwei Seiten weiter, und was sonst nur dazu gehört zu dieser Konsumtion, ist ja, dass die Leute auch Kinder zu ihrer Selbsterfüllung mit in die Welt setzen. Das gehört mit zu dieser Konsumtion, wo dann natürlich die anderen Feministinnen aufgeschrien haben und gesagt haben, dass es Arbeit sei. Das ist natürlich, die haben dann sozusagen die abstrakte Arbeitskategorie drauf hingelegt, was natürlich auch blödsinnig ist, aber der Einwand, dass es natürlich nicht reinstes Vergnügen ist, war durchaus berechtigt, weil so hatte es die Usha Menn dargestellt. Also es gab dann noch einen weiteren Einwand, die dann wieder versucht haben, mit Marx, und zwar mit traditionellen Marx, zu argumentieren, irgendwie dieses Zitat, dass es scheißegal ist, ob der Arbeiter sich individuell für sich reproduziert oder für den Kapitalisten oder so. Das bringe ich jetzt nicht. Also ich schließe sozusagen ich schließe noch nicht ab, weil diese Kondesburg-Bogduden-Walzer wollte ich nur machen. Aber ich fasse das jetzt schon mal zusammen. Wir sind so weit gekommen, dass man festgestellt hat, dass sozusagen der Konsumtion fürs Kapital und die individuelle Konsumtion, immerhin ist eine Theoretikerin in dieser ganzen Debatte, so weit gekommen, dass es da einen qualitativen Unterschied gibt, den sie aber nicht fassen konnte. Und das ist aber der Punkt, der nachher für die ganz stark nach irgendwie kritische Umdeutung der Konsumtion und des Gebrauchswerts abzielt. Also das wäre dann Punkt 3, auf den ich dann gleich noch eingehen werde. Wieder mal eine Zwischenfrage. Seid ihr schon sehr müde oder könnt ihr mal eine Weile zuhören? Ist es zu absurd oder war es ganz gut, diese Absurdität einfach mal darzustellen? Also, worauf ich noch eingehen wollte, ist dieser andere Strang dieser Hausarbeitsdebatte. Wir hatten ja gesehen, dass Bogduden irgendwie so gesagt haben, Hausarbeit ist nichts als reine Ideologie, irgendwie als liebeverkleisterte Arbeit, die völlig unproduktiv ist, und man muss diesen ganzen Schwamm von Ideologie und Liebe, die da dran hängt, wegreißen und gucken, dass es irgendwie als nacktes ökonomisches Verhältnis anerkannt wird, und dann wird es irgendwie auch vom Kapital als produktive Arbeit irgendwann mal erkannt werden. Da gab es dann Einwände von Kontos Walser, wobei ich sagen muss, diese Debatte kenne ich selber nur aus der Sekundärliteratur, die ist nämlich einer völlig abseitigen Zeitschrift namens Alternative erschienen in den 70er Jahren, die ich nicht habe und mir jetzt auch nicht besorgt habe. Diese Debatte wird auszugsweise referiert in einem Buch, auf das Roswitha im anderen Kontext heute Mittag wahrscheinlich eingehen wird, Der erregende Mythos vom Geld von der Irmgard Schulz. Die referiert aber gleich im ersten Kapitel diese Debatte damals. Und die Einwände von Kontos Walser waren zwar haben zwar auch mit Arbeitskategorien rum argumentiert, haben aber gemeint, dass Bogduden irgendwie sich einen Bärendienst tun würden, wenn sie die ganze Hausarbeitsgeschichte nur als Ideologie abtun würden, weil da würde tatsächlich Arbeit geleistet, die einer anderen Logik folgt als Lohnarbeit, auch einer anderen Zeitlogik als Lohnarbeit, und die sei notwendig. Die sei natürlich, wenn sie unter den Bedingungen der Privatform Familie und abgegrenzt im Kapitalismus, würde das natürlich zur Unterdrückung von Frauen führen, aber das die Konsequenz könnte nicht die Verlohnarbeiterisierung sein, sondern sozusagen zu gucken, dass das, was da einer anderen Logik folgt, aus dieser engen Form heraus befreit wird und sozusagen diese Kapitalismuskritik auf eine andere Stufe gestellt wird, als irgendwie dieses Verhältnis zwischen bezahlter Arbeit und Mehrwert, sondern eben auch hinsichtlich dieses qualitativen Charakters des Arbeiten, die eben nicht diesem Produktivitätsmodus folgen, marginalisiert werden, und dass das eine Form der Kritik sein könnte. Also insofern war da schon was angelegt, was dann später irgendwie bei Hauser Haug mit diesen zwei Zeitlogiken auftaucht, oder was man dann eben auch wertabspaltungskritisch formulieren könnte. Also wir hatten jetzt sozusagen in dieser Debatte zwei Punkte, also zwei Angriffspunkte. Erstens sozusagen die Neudefinition des Konsums, zweite diese unterschiedlichen Zeitlogiken. Aber diese Neudefinition des Konsums geht einher in der Wertabspaltungstheorie, und damit komme ich sozusagen mit einer Neuinterpretation des Gebrauchswerts. Ausgangspunkt war da ein Artikel, der als Robert Kurz sich damals 1992 auf ihn bezogen hat, noch gar nicht veröffentlicht war. Inzwischen ist er veröffentlicht, ein Artikel von Cornelia Hafner mit dem Titel Gebrauchswertfetischismus. Also steht eine Literaturliste drin. Cornelia Hafner hat sich damals mit so diversen Theorien zum Gebrauchswert auseinandergesetzt, die sozusagen den Gebrauchswert als das andere oder bessere des Kapitalismus betrachtet haben, das teilweise lyrisch besungen haben. Also es ist ganz interessant, das zu lesen, was es da für Sachen gab, vor allem ein irgendwie... Helmut Reinicke hatte sich damals ziemlich hervorgetan, also der Gebrauchswert als Hold der Sinnlichkeit und so weiter. Und die hat es dann mit nüchterner Marx-Lektüre konfrontiert, hat aber dabei Marx auch gleich kritisiert, indem sie gesagt hat, bei Marx ist es in einer gewissen Hinsicht schillernd, weil er nämlich einerseits den Eindruck erweckt, dass man sämtliche nützliche Dinge, die man produziert hat, als Gebrauchswert bezeichnen könnte, aber andererseits ist es streng logisch, eigentlich im Gebrauchswertbegriff schon der Wertbegriff drin steckt und dass man daher Gebrauchswert nicht ohne Wert denken kann. Also das, was aus dieser Wertform herausfällt, kann im Prinzip dann kein Gebrauchswert sein. Das ist dann einfach nur ein rein nützliches Ding. Also Gebrauchswert ist selber sozusagen ein Geschöpf des Kapitals. Also Gebrauchswert für das Kapital und es gibt auch Konsum für das Kapital. Also das ist dann dieser produktive Konsum für das Kapital. Das ist eben jetzt der Unterschied zu diesen traditionellen Positionen, die gegen Usha Menn vorgebracht wurden. Der ist aber nicht identisch mit diesem individuellen Konsum, der nicht unmittelbar fürs Kapital produktiv ist, sondern sozusagen aus dem ganzen Wertzusammenhang herausfällt und deshalb sich aufspaltet. Und insofern wurde dann eben festgestellt, dass es ein Unterschied ist zwischen Gebrauchswert, der immer noch innerhalb dieser Wertsphäre verbleibt, und Konsum, was anderes ist. Das ist nämlich sozusagen dieses Herausreichen des Gebrauchswerts und des Hineinreichens in eine Sphäre sozusagen der Lebenswelt, eben so diese abgespaltene Sphäre, die nach anderen Prinzipien funktioniert. Und deswegen ist sozusagen der Konsum der Konsum und die Sachen, die sich da drum ranken, gehört zum abgespaltenen Bereich und bringt auch ein ganz bestimmtes Geschlechterverhältnis mit hervor, das sich eben um diesen Konsum rammt. Die Frau ist sozusagen als verantwortlich für den Konsum, als Zuführung zum Konsum und als Verkörperung des Konsums. Das war eben diese Umdefinition dieser Gebrauchswertsgeschichte, wie sie dann Robert Kurz auf Grundlage dieses Cornelia Hafner Artikels vorgenommen hat. Und so umdefiniert gibt's dann lassen sich dann wieder zwei Theoretikerinnen anschließen, die ähnliche Argumentationen gemacht haben. Die eine ist sogar von theoretischen Grundlagen ziemlich weit, nämlich die Dorothea May, auf die ich dann jetzt eingehen will. Die hat ein Buch geschrieben, Die Liebe und das Geld, irgendwie zu Lebenswirklichkeiten von Kurtisanen und Hausfrauen. In der Mitte des 19. Jahrhunderts, ja, spielt gerade in dieser Debatte um Frauen und Konsum schon eine relativ große Rolle. Aber die hat eben, darauf wollte ich jetzt kommen, die hat eben auch einen theoretischen Teil drin. Also erstmal zu dem, was der eigentliche Kern des Buches ist. Der eigentliche Kern des Buches ist irgendwie so der Versuch einer Modernisierung der Hausarbeit Mitte des 19. Jahrhunderts, wo Brodeur sozusagen die Alternative aufstellt, Kurtisane oder Hausfrau. Also so kann sich Frau nur als zwei vorstellen. Die eine hat immer, was die andere nicht hat. Ne? Die eine ist sozusagen assinnlich oder so, aber bringt die Liebe. Die andere ist sinnlich, aber will Geld dafür oder so, und das Ganze diente der Vorbereitung eines Diskurses um die neue Frau, um einen neuen Typus von Hausfrau, der eben nicht mehr die biederliche moralische Mutter ist, sondern der dann später Kurtisane und Hausfrau vereinigen sollte, so als neue Konsumform. Das ist also ihr historisches Thema. Sie untersucht halt diese Theorien, die diese Kurtisane und Hausfrau-Debatte führen, also Michelet, Comte und vor allem Proudhon. und versucht dann das theoretisch zu deuten. Und die Art und Weise, wie sie das theoretisch deutet, geht schon ziemlich stark in Richtung Wertabspaltungskritik. Und das 1987. Und das möchte ich mal draus zitieren, wie die das deutet. Ja. Also sie geht auch mit dem Ausbeutungs- und Unterdrückungsbegriff aus, spezifiziert ihn aber. Sie schreibt, Formen äußerster Unterdrückung und brutaler Ausbeutung von Menschen gab es auch in vorkapitalistischen Gesellschaften und immer war die Sorge um den Lebensunterhalt mit mühevoller Arbeit verbunden. Doch wie hart und schwer die Arbeit auch war, war ihre konkrete Nützlichkeit doch unmittelbar einsichtig. Mit der Universalität der Warenkategorie ändert sich dies radikal, denn die Warenform ist abstrakt und Abstraktheit herrscht im ganzen Umkreis. Das Maß der in den Waren vergegenständlichen Arbeit ist der Tauschwert, das Geld, das als Zirkulationsmittel funktioniert. Denn Geld sieht man aber nicht mehr an, welche Art Arbeit darin verwandelt ist und im selben Zuge, wie Arbeitsprodukte zu Waren werden, wird gebrauchswertschaffende, nützliche und konkrete Arbeit zu abstrakt menschlicher Arbeit. Eine Marktgesellschaft ist notwendigerweise eine demokratische Gesellschaft, denn wie im Geld aller qualitative Unterschied der Waren ausgelöscht ist, löscht es seinerseits als radikaler Leveler alle Unterschiede aus, Marx Zitat. Doch ist dies eine Demokratie, die nicht auf der Achtung der Qualitäten der Menschen beruht, sondern auf deren Entqualifizierung. Im Geld wird auch der Reichtum zum abstrakten Reichtum, den keine Grenzen mehr gesetzt sind. Als Besitzer solchen Reichtums wird der Mensch selbst zum abstrakten Menschen, seine Individualität zum abstrakten Wesen des Privateigentümers. Und von dieser Warte aus interpretiert sie dann jetzt so diese Theoretiker, diese Kurtisanentheoretiker, versucht sie dadurch jetzt einzuordnen und schreibt dann weiter. Michelet, Comte und Proudhon sind nicht nur deswegen die Philosophen der kapitalistischen Warenproduktion und der Lohnarbeit, weil sie die Ideologie liefert, die die Frauen vor der Erwerbsarbeit ausschließt und somit die Männer vor deren Konkurrenz schützt, oder weil sie den Frauen die Arbeit der physischen und psychischen Reproduktion der männlichen Arbeitskraft einheimstellen. Sie sind es in einer viel fundamentaleren und grundsätzlicheren Weise. Sie schaffen das Denkmodell, das es den Menschen ermöglichen soll, ökonomische Subjekte zu werden, die sich mit abstrakt menschlicher Arbeit identifizieren. Dazu bedarf es des Frauenkults. Und zu diesem Frauenkult führt sie nun weiter aus, ob ich das jetzt finde. Ja, sie führt dann weiter aus. Es handelt sich bei den Theorien von Comte, Michelet und Proudhon um Bilder und Gedankengänge in den Köpfen dieser Männer, also dieser abstrakten Arbeiter. Die männlichen Normen und Wünsche, die Frauen betreffen, sagen in erster Linie etwas über die Männer aus, weil diese deren Subjekte sind. Die Frau wird mit all den Qualitäten ausstaffiert, die die Männer ablegen müssen. Sie trägt in ihrem Herzen das Ganze, während die Männer Messer im Kopf haben. Sie ist irrational und gefühlsbetont, während die Männer berechnend und kalt sein müssen. Sie ist passiv, während den Männern Aktivität abverlangt wird. Das Ideal als der abgespaltene Teil in den männlichen Köpfen erzeugt Bewunderung und Angst. Es ist des Mannes Werks, in ihm liebt er sich selbst. Doch ist das ewig Weibliche, das den Mann hinanziehen soll, immer in Gefahr, selber hinunterzustürzen. Bei jeder Begegnung mit einer Frau droht die Gefahr des Zusammenbruchs des Ideals. Es muss darum immer wieder neu errichtet und den lebendigen Frauen entgegengesetzt werden. Und so führt sie das halt weiter aus. Also kommt da schon ziemlich stark in Überlegungen, die auch für die Wertabspaltungskritik eine Rolle spielen, 1987. Also fand ich schon sehr beachtlich. Also 1987 ist erschienen, irgendwie ihre Dissertation geschrieben hat, sie glaubt früher. Und es gibt dann einen Text von Helga Grubitsch, der da dran anknüpft. Weiß ich nicht, soll ich denn jetzt machen? Der versucht es halt, das Ganze nur zu präzisieren, was das irgendwie für den Alltag von Frauen zu tun hat, wenn sie für Konsum zuständig sind. Das ist also diese eine Geschichte. Also sie macht, ja gut, ich referiere es jetzt mal ganz, ohne groß auf Zitate einzugehen, ganz. Da ist gar nicht so viel Zeit vorbei. Ne? Also wie lange sollen wir denn machen? Ja, machen wir weiter. Eine Stunde. Wir wollen wissen, wie es ausgeht. Ja, Ja, also was halt das relativ Zentrale ist, und das lässt sich mit wertabspaltungskritischen Begriffen, glaube ich, ganz gut fassen. Also wenn man diese Sache, die ich vorher zum Gebrauchswert analysiert habe, müsste man ja wohl eine ziemliche Unterscheidung treffen zwischen Konsumentin, also ich mache jetzt mal bewusst die weibliche Form, und Kunde. Das sind nämlich zwei unterschiedliche Konsumentin und Kunde. Das sind nämlich zwei unterschiedliche Sachen. Also die Konsumentin ist eben die versucht es in das, was Robert Kurz mal so konkrete Sinnlichkeit genannt hat, also sozusagen spezifizierte Sinnlichkeit umzusetzen, während der Konsument, der Kunde, der sozusagen das Potenzial hat, alles kaufen zu können. Also dass ich so, tatsächlich so auf den Gebrauchswert als Verkörperung abstrakter Nützlichkeit in der Wertsphäre selber bezieht. Und was jetzt hinsichtlich der Helga Grubitsch interessant ist, wobei man sagen muss, das ist 85 geschrieben, also halt die Familienverhältnisse noch andere waren als jetzt, aber man könnte das bestimmt auch modernisieren, dass es unterschiedliche Formen gibt, mit Geld umzugehen. In Familien, in denen wenig Geld ist, ist die Frau für das Einkaufen zuständig, weil sie nämlich versuchen muss, sozusagen mit diesem wenigen Geld dann trotzdem sozusagen die Konsummöglichkeiten zu eröffnen. Je mehr das Geld steigt, wird es jedoch symbolischer Konsum, und dann sind es die Männer, die aber dann nicht unbedingt Sachen kaufen, die sozusagen für die Reproduktion notwendig sind, sondern so eben Sachen zum Distinktionsgewinn oder so Identitätssicherung, eben so symbolischer Konsum. Und ihre weitere These ist natürlich, dass die Frauen selber solche symbolischen Konsumobjekte werden oder sind, weil sie natürlich sozusagen den Konsum verkörpern, und das lässt sich dann halt eben an entsprechender erotischer Ausstaffierung festmachen. Also es ist so eine, sie setzt auch ganz bewusst an der Theorie von May an und versucht die halt nur weiterzuentwickeln. Das ist in diesem Aufsatz von Helga Grubitsch. Ja. Damit können wir eigentlich diesen Teil abschließen und kommen zur Vernunftkritik. Ja, ich hatte ja vorher gesagt, dass es sich eine ganz spezifische symbolische Ordnung ist, in der sich dieses Geschlechterverhältnis reproduziert. Und diese symbolische Ordnung hat ziemlich viel mit der Anordnung von Vernunft und Unvernunft zu tun. Also Vernunft ist ja nun, hatten wir ja heute Morgen, oder nee, gestern hatten wir das schon, eine historische Kategorie. Und es ist natürlich immer die Frage, was wird als Gegenstand, der vernünftig reflektiert werden kann, bezeichnet. Und zweitens, wem wird es zugetraut, vernünftig zu reflektieren? Also diese zwei Formen hängen da immer zusammen. Und die gesamte abendländische Philosophiegeschichte lässt sich feststellen, dass sich sozusagen in unterschiedlichen Formen, also auf die Unterschiede werden wir noch eingehen, das ist das, was normalerweise analysiert wird von so einem hierarchischen Eingeschlechtermodell, hin dann schließlich zu einem polarisierten Geschlechtscharaktere, ganz zentral bei Hegel ausgeprägt. Aber insgesamt lässt sich feststellen, dass diese symbolische Ordnungen, die wir kennen, stark geschlechtsspezifisch sind und eben hinsichtlich der Geschlechterkonstituierung und Positionierung Gewalt ausüben. Das hat eine Theoretikerin aufgezeigt oder beschrieben, Helga Geier-Rein, die hat einen Aufsatz geschrieben, Geschichte des weiblichen Vernunftverbots. Und da kommt sie denn eben auf den Zusammenhang zu symbolischen Formen zu sprechen. Und schreibt dann eben, also sie sagt, es gibt zwei Möglichkeiten, Leuten aus dieser Vernunft herauszuhalten. Erstens so die Anordnung von öffentlich privat und als Zugangmechanismus, also öffentliche Geschichten, wer darf da Zugang haben und wer wird in die Privatsphäre verbannt. Übrigens dann auch was dann bei Hegel kommt, also erstens diese Polarisierung der Geschlechtscharaktere und zweitens diese enge Kopplung mit privat-öffentlich. Das ist das eine, aber das andere ist eben auch, dass diese Form von symbolischer Gewalt, wie sie das nennt, und was sie unter symbolischer Gewalt fasst, möchte ich Herr Kurz mal skizzieren. Der sagte, symbolische Gewalt operiert zum einen mit der Substantialisierung von Abstrakter und ihrer anschließenden Universalisierung. Man kann dann von der Vernunft sprechen und eine weltgeschichtliche Erzählung um ein solches Subjekt weben, das Epos vom Fortschritt oder das Epos vom Untergang der Aufklärung. Und man kann weiter solche abstrakter Code kodieren und metaphorisieren im Rahmen der Opposition männlich-weiblich. Diese Opposition beschreibt nicht nur eine biologische Differenz, sondern vor allem ein kulturelles Verhältnis der Dominanz und kann daher durch ihre metaphorische Applikation alle Sprachdifferenzen zu einer machtgeladenen Opposition aufblasen. In Bezug auf die Geschichte des Konzepts der Vernunft bedeutet das, dass überall dort, wo die Begriffe Geist und Materie im Rahmen eines Kontrollverhältnisses aufgefasst wurden, diese mit männlich und weiblich kodiert waren. Da das Nachdenken über den Geist immer schon den Geist voraussetzt und vor allem von Männern ausgeübt wurde, nimmt es nicht Wunder, dass die Transzendenz des Geistes über den Körper zum männlichen Prinzip wurde. Genevieve Lloyd ist diesem Denkmuster in ihrem Buch Man of Reason, im Deutsch heißt es das Patriarchat der Vernunft, nachgegangen. Ja, ich werde ihm jetzt aber nicht nachgehen, sondern das könnt ihr selber nachlesen. Also es ist lasse den Teil über Hegel mal aus. Also es ist nachzulesen bei Heidemarie Bennett in einem Buch, das heißt Galanterie und Verachtung und eben wie bei Genevieve Lloyd. Also ich habe das auch nur reingebracht, weil das für unser Thema insofern relevant ist, dass man da eben gerade dieses neue Geschlechtermodell, diese Polarisierung, also der dann Vernunft aufspaltet, dass man das mit reinbringen kann. Ja. Den Teil zur kritischen Theorie, den sollte man auch vielleicht noch machen. Ja. Den Teil, ich hatte ja noch einen Teil feministische Kritik an der kritischen Theorie. Das wäre jetzt Punkt, 4.3, ne? Ja, aber das, dann höre ich auf, ja? Ist okay? Also ich bin. Ja, ich hab keine Stunde geschlafen, ich habe es vorher schon erzählt. Das zur Psychoanalyse könnt ihr dann übrigens auch nachlesen. Also das ist auch, wäre auch so innovativ nicht gewesen vom Ergebnis her, das wäre innovativ von der Herangehensweise gewesen. Ach so, ja gut. Also es gibt natürlich feministische Kritiken an der kritischen Theorie, insbesondere an der Dialektik der Aufklärung. Da habe ich mal so 3 Punkte genannt. Der erste ist formuliert worden von Christine Kulke. Also ganz kurz gefasst, sie stellt eben fest, dass sie keinen Begriff haben, dass diese symbolische Ordnung geschlechtsbezogen durchzogen ist, dass sie zwar gelegentlich von Frauen reden, aber das überhaupt keinen systematischen Charakter hat und dass sie teilweise selber ein problematisches Frauenbild haben. Das taucht dann auch in einem anderen Aufsatz auf von Irmgard Schulz, die das aber in eine andere Richtung geht, die geht zunächst mal davon aus, dass positiv an der kritischen Theorie anzuknüpfen wäre, und dann aber festzustellen, dass es sich in Androzentrismen verfängt. Und das will ich mal zitieren, wie immer vorausgesagt, ich finde, das ist ja. Also, die fängt an. Die große Leistung der Dialektik der Aufklärung sehe ich darin, dass ihre geschichtsphilosophische Perspektive auch die Historizität der Emotionen und Gefühle der Menschen einbezieht, deren Deformation und Gewaltförmigkeit. Horkheim und Adorno, deren Deformation und Gewaltförmigkeit Horkheim und Adorno im deutschen Faschismus wahrnahmen. Von dieser Erfahrung her artikulieren sie das Erkenntnisinteresse, den Kultus der Gefühle zu begreifen, den die Nazis betrieben haben, und zu zeigen, dass Gefühle als Betriebsamkeit in die Institution eingegliedert werden, von den Nazis wie in den kulturindustriellen Gesellschaften. Die Einbindung von Gefühlen zur Aufrechterhaltung des Apparats gleicht die Menschen immer mehr dem Apparat selbst an, entsinnlicht die Subjekte und lässt sie im Denken wie im handlungsleitenden Fühlen in gesellschaftlichen Stereotypen immer ähnlicher werden. Ihr Problem ist dann allerdings, dass sie findet es gut, dass es auch im Rahmen von Mensch-Natur-Beziehungen sozusagen aufgegriffen wird, dieser Gedanke. Ihr Problem ist allerdings, dass sie sozusagen das Geschlechterverhältnis ausblenden, weil diese Mensch-Natur-Beziehungen immer, also diese innere, äußere Naturbeziehungen natürlich auch immer in einem spezifisch generativen Verhältnis mit eingebunden sind, das sich wandelt und das aber ganz zentral ist letztendlich für diesen Gefühlshaushalt und für die Umgangsform mit Natur. Und das sieht sie halt bei einer feministischen Theoretikerin, nämlich Evelyn Fox Keller, die hat ein Buch geschrieben, Liebe macht Erkenntnis, männliche oder weibliche Wissenschaft, wo sie eben auch feststellt, dass diese Naturwissenschaften keineswegs so neutral sind, sondern eben auch ganz bestimmt die männliche Subjektform, die sie betreibt, ne? Und das ist auch was mit Familienverhältnissen zu tun hat. Und das würden Horkheimer und Adorno ausklammern. Und was noch schlimmer ist, sie würden teilweise in bestimmten Familienformen, die dieses patriarchale Subjekt hervorbringen, irgendein utopisches Potenzial sehen. Und das kritisiert sie dann zum Schluss ganz scharf. Da schreibt sie dann, Horkheimer und Adorno stilisieren die Ehe als mögliches andere der Gefühlsbeziehungen, das nicht total vom Tauschprinzip bestimmt ist. Sie interpretieren die Ehegeschichte zwischen Odysseus und Penelope nicht nur als die sich ankündigende Herrschaft bürgerlicher Besitzverhältnisse, sondern zugleich auch als Gegenentwurf und Bild, in dem menschliche Gefühle positiv beschrieben werden. Es ist das Bild von Philemon und Baucis, die Hoffnung solidarisch zusammen gemeinsam dem Tod standhaltend alt zu werden. Dieses Bild von Ehe als solidarischer Geschlechterbeziehung, das sie in Abstraktion von den historisch sehr unterschiedlichen Familienformen als vergangenen utopischen Entwurf der europäischen Gefühlsgeschichte festhalten, stilisieren sie zum ursprungsmythischen Grund der Nachtseite der Geschichte Europas. Es kommt ein Zitat, wohl gehört die Ehe zum Urgestein des Mythos und dem Grunde von Zivilisation, aber ihre mythische Härte und Festigkeit erträgt dem Mythos wie das kleine Inselreich dem unendlichen Meer. Mit der Glorifizierung der Ehe zum ahistorischen Inselreich der solidarischen Liebe bleiben Adorno und Horkheimer in der Verschleierung gesellschaftlicher Geschlechtsstereotypen gefangen. Ihr Blick auf die Ehe als das goldene Zeitalter, als die Nachtseite der Geschichte Europas, mit einer Erinnerung an die Abendröte erhellt, ist androzentrisch begrenzt, weil er die Morgenröte einer anderen Geschichte mit der Liebe der Frauen identifiziert. Die Liebe der Frauen als Garant einer guten Vergangenheit und als Verheißung einer besseren Zukunft ist aber genau die stereotype Verordnung der Frau als Geschlechtscharakter in der bürgerlichen Gesellschaft. Als Mittlerin zwischen dem Affen und dem Menschen, die das Tierreich im Gattungssubjekt Mensch repräsentiert, bindet sie den in eine naturvergessene Zukunft enteilten Ehegatten durch ihre sinnlich-reproduktive Gattungsarbeit an Natur zurück. In dieser Arbeit am Gatten und der Gattung, vollbracht aus Liebe, liegt die Kulturalisierung der Frau. Der Stereotyp von der Gatten- und kinderliebenden Frau fungiert als bürgerlich-normative Verortung von Frauen, die auf Gattenliebe à la Philemon und Baucis vielleicht gerne auch gepfiffen hätten. Die androzentrische Ausrichtung des Blicks des Autoren der Dialektik der Aufklärung auf die Entwürfe von Nietzsche und de Sade lenken, macht sich darin bemerkbar, dass sie eine historische Entwicklung nur als Bewegung von ab- und neu auftretenden Weiblichkeitsstereotypen erzeugen, genauer am Auftreten des Stereotyps von der neuen Frau. Dieses setzen sie ab gegen das utopische Bild einer mit der alten Frau identifizierten vergangenen Liebensfähigkeit. Die Bewegung der Frauen ist von Penelope bis Juliet ein männlicher Geschlechtscharakter zur Seite gestellt, gleichermaßen in seinen Gefühlspotenzen ahistorisch durch die Rationalität des Tauschprinzips beschrieben, der stereotype Verkörperung des Homo economicus, dessen Mangel an Liebensfähigkeit zwar als Nachtseite der Geschichte Europas dargestellt, nicht aber als mögliche männliche Liebesfähigkeit in die Historität des geschichtsphilosophischen Entwurfs aufgenommen wird. Und sie sagt dann, es ist zwar wunderbar, wie sie diese Juliet analysieren als neue Form der Karrierefrau, aber dass der Standpunkt der Kritik natürlich ein völlig fragwürdiger ist von dem, was da angeblich verloren gegangen sei und so. Das hat man dann auch noch so in nachfolgenden Epigonen, die das Ding aufgreifen. Also Roswitha hat es, glaube ich, im Geschlecht des Kapitalismus in dieses Götz Eisenbergs gemacht, wo so eine ähnliche Figur ist, ne? Es wird alles immer kälter, ne? Und so aber halt in dieser Wendung. Also das wäre so ein Punkt. Das wäre sozusagen der zweite Punkt. Also erstens die fehlende symbolische Ordnung, zweitens, wie ich es jetzt im Überblicksartikel genannt habe, unzureichendes Verständnis von Gender. Der dritte Punkt würde sich auf Elvira Scheich beziehen, auf deren relativ ahistorisches Naturverhältnis, weil es gibt ja im Prinzip, es gibt die Naturverfallenheit im Mythos, ne, das wird dann aufgelöst und dann gibt es wieder die zweite Natur. Und das zentrale Argument ist, dass man halt mal gucken müsste, dass das, was vor unserem modernen Naturverhältnis war, keines einfach nur Naturverfallenheit war, sondern völlig unterschiedliche Naturbegriffe existiert haben, die auch mit unterschiedlichen Geschlechterverhältnissen einhergegangen sind. Und dass, wenn man eben zu einem anderen gesellschaftlichen Naturverhältnis kommen muss, wo man von dieser Verfallsperspektive wegkommen muss und es konkreter, historischer fassen muss und eben auch unter Berücksichtigung der Geschlechterverhältnisse. Ist ein schöner Aufsatz von Elvira Scheich. Das Ganze ist 88 erschienen, später kam dann auch ein Buch dazu raus, aber dieser Aufsatz ist schon sehr schön zu lesen und schön kompakt, der ist drin in einem Band. Das ist jetzt der Nachteil, weil das ist der einzig gute Aufsatz in dem Band. Der Band heißt Rationalität und sinnliche Vernunft, Frauen in der patriarchalen Realität. Also ansonsten ist auch das Buch von der Scheich durchaus zu empfehlen, finde ich. Und damit mache ich jetzt aber, also mit diesem weiteren Anknüpfungspunkt irgendwie von feministischer Theorie und Wertabspaltungskritik mache ich jetzt Schluss und verschiebe den Psychoanalyse-Teil auf ein gesondertes Referat, weil ich bin jetzt fix und alle und ich danke euch, dass ihr mich so lange ertragen habt. Vielen Dank.